1. Were bitten uke jedoc, bruder, bezuglichter ankunft unseers hern Jesus Christus und unseerer vereinigung mit im. 2. Das a uke nicht so like beunruhigen oder verwirren last, weder durch ein vermentlich offenbarung noch durch ein mundlich osage noch durch einen angeblich von unstammenden brief, der behauptet, der tag des hern sei bereits gekommen. 3. Last uke von niemandem auf igendien weise torschen, den zuvor must der gross abfall von Gott eintreten und der Mensch der Sunde, der Sohn des Verderbens, muss offenbar wer denn. 4. Dieser Widersacker word sich über als erheben, was Gott genannt oder verit word, so dass sich sogar in den Tempel Gott setzt und sich selbst als Gott darstellt. 5. Erinneter uke nicht mehr daran, dass ich uke dies bereits sagt, als ich noch bei uke war. 6. A wist nun auch, was sein offenbaring im Moment noch aufholt. 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits wirksam, es muss jedoch zuerst durchgenicht besiedigt werden, der es bisher noch zu ruckelt. 8. Dann wird der Gesetzlos offenbart werden, denn der Herr Jesus mit dem Horch seines Manns vernichten und durch die Erscheinung seiner Ankunft zunichtemachen wird. 9. Dessen auftreten word durch die Markt Satans geschehen, begleitet von allen möglichen falschen Wunden, Zeichen und Machttaten. 10. Dies geschieht durch Jedart von betrügerischer Ungerechtigkeit vergehen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, im Geritet zu werden. 11. Aus diesem Grund sendet Gott ihnen ein Stork Verblendung, damit sie der Lüge glauben. 12. Dies geschieht, damit algerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern und der Ungerechtigkeit gefallen gefunden haben. 13. Wer aber sind Gott jederzeit dankbar für uke, vom Herrn geliebt Bruder, weil Gott uke von Anfang an zur Rettung erwählt hat, durch die Heiligung des Geistes und den Glauben und die Wahrheit. 14. Dazu hat uke durch unser Evangelium berufen, damit die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. 15. State also fest, Bruder, und halteten den Überlieferungen fest, die von uns empfangen hat, sie durch mundlich leer oder durch einen Brief. 16. Mogen aber unser Herr Jesus Christus selbst und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Nade Eugen Trost und Gute Hoffnung geschenkt hat. 17. Ihr Hasen ermutigen und starken zu jedem guten Werk und Wort.